Seit 1998 bin ich im Geschäft, es geht nicht nur um Erfolge, doch sie geben mir recht. Kellerstaub auf den goldenen Awards und Trophäen. Die Kunst ist, die richtigen Worte zu wählen. Denn seit 98 such ich meinesgleichen, versuch zu kopieren, das hier kannst du nicht erreichen. Ich komm nur zu dir, um deine Stadt zu zerreißen. Junge, ich mach diesen Scheiß schon ein Weilchen, seit 1998. Und jeder sieht, meine Unterarme erzählen inzwischen paar Geschichten, die das Leben schrieb. Wer raffinierter, taktiert, triumphiert, Frauen, Kids schlafen, ich mache den Beat bis um 4, yeah. Business läuft so wie Karawan, yeah. Samra, Kapital, hungrig wie Ramadan. Nie wieder in meinem Leben begeh ich dieselben Fehler. Lieber 30 Jahre Knast wie Nelson Mandela. EGJ, nein, wir sind nicht zu schlagen. Sorry, aber Fakten sind indiskutabel. Ich hol mir meinen Besitz ohne Rücksicht auf Verluste. Ich wurde jetzt glücklich, weil ich musste, yeah. Diese Hunde sind Kopien, es gibt hunderte von ihnen. Doch nur ich nehme den Raum ein wie dunkle Energie, yeah. Bild dir nicht ein, dass ich frag, ich verlang es. Sie reden viel zu viel, auch wenn der Tag nicht mal lang ist. Macht Stellung unangefochten, seit ihr denken könnt. Und meine Brüder haben mir nicht mal einen Cent gegönnt. Verkehrte Welt, doch ich stell sie auf den Kopf, bis es endlich wieder passt. Dreh im Bentley um den Block, yeah. Immer an der Spitze, doch nie, weil ich Glück hab. Ja, ich bin jetzt 40, Zielgruppe Mütter, yeah. Du musst ein Mann in dieser Prüfung stehen. King Bushido, der Mythos lebt. Seit 1998 bin ich im Geschäft. Es geht nicht nur um Erfolge, doch sie geben mir recht. Kellerstaub auf den goldenen Awards und Trophäen. Die Kunst ist, die richtigen Worte zu wählen. Denn seit 98 such ich meinesgleichen. Versuch zu kopieren, das hier kannst du nicht erreichen. Ich komm nur zu dir, um deine Stadt zu zerreißen. Junge, ich mach diesen Scheiß schon ein Weilchen, seit 1998. Damals fing es an mit Tapes ticken. Heute könnte ich, wenn ich wollte, die ganze Welt ficken. Packe und Gesindel, Mann, da fehlen dir die Worte. Ich bring eine Single, selbst Amerika supportet. Push ihn bis ins Orbit, mein MPC-Sound. Spiel im Looper Akkorde und die Fans ticken aus, yeah. Viel zu lange mitgemacht, Krisen kam um Mitternacht. Willst du den Charakter eines Menschen sehen, gib ihm Macht. Seit ich Sony Black heiße, biten sie mein Flavor. Und ihr seid immer noch nicht mehr als ein paar Raver. Das hier ist für jeden, der sagt, Tag 1 dabei ist. Egal wer mein Feind ist, er weiß, dass er Blei frisst. Yeah, es kann nicht immer nur bergauf gehen. Man trifft Entscheidungen, lässt Dinge ihren Lauf nehmen. Zurück zu altem Glanz, alter Dominanz. Wieder alle auf meinem Schwanz, komm, wir spalten jetzt das Land. Nur Asse auf der Hand, darum hassen sie mich. Ignoranz, denn das B ist eine Klasse für sich. Traditionsverein, das sind Multimillionen-Deals. Ich rap eine Strophe ein, spuck auf sie und schon ist Krieg. Jedes Day könnte vergiftet sein. Tipp in mein Handy und es geht in die Geschichte ein. So ist die Eins, dich wird die Wahrheit an die Wand drücken. Wie das Tattoo auf meinem Handrücken. Seit 1998 bin ich im Geschäft. Es geht nicht nur um Erfolge, doch sie geben mir recht. Kellerstaub auf den goldenen Awards und Trophäen. Die Kunst ist, die richtigen Worte zu wählen. Denn seit 98 such ich meinesgleichen. Versuch zu kopieren, das hier kannst du nicht erreichen. Ich komm nur zu dir, um deine Stadt zu zerreißen. Junge, ich mach diesen Scheiß schon ein Weilchen, seit 1998.